Weit FM. Es ist 23 Uhr. Hallo, guten Abend und herzlich willkommen hier bei 80% auf Byte FM. Wir sind die Sendung für Punkrock und Gitarrenuntergrund und am Mikrofon sind wie immer Thorsten Fiebig und Timo Drexler. Los geht es mit Alert. Dahinter steckt Archie Alert, MC Motherfucker von der ehemaligen Terrorgruppe. Er hat ein neues Lied rausgebracht und das heißt AWM. Konsequent am Konsens vorbeigeschrammt. Und heute bin ich schon der AWM. Yeah. Gestern war ich nur ein Berufsjugendlicher. Alert mit AWM, dem Lied über alte weiße Männer. Und auch wenn Archie Alert hier etwas überreißt, beim Blick auf die Privilegien kann man nicht davon sprechen, dass minimal pigmentierte Menschen mit Hodensack zur falschen Zeit am falschen Ort geboren wurden. Aber mir gefällt einfach, wie er mit wenig Lamoyanz und stattdessen ungläubigem Staunen darauf blickt, wie einem so ein Label einfach zugeschrieben wird. Alter weißer Mann. Jetzt geht es weiter mit drei alten weißen Männern und einem alten schwarzen Mann aus Washington DC. Jetzt kommt nämlich Scream, eine Band, die vor 40 Jahren ihr erstes Album auf Discord Records rausgebracht hat. Und jetzt im November erscheint ein weiteres Album von dieser Band. Es wird heißen DC Special. Und auf der Platte, die eine der letzten ist, die im Inner Ear Studio von Don Zientara produziert wurde, sind ganz viele Leute aus der Washington DC Szene noch einmal zusammengekommen, um mit Scream dieses Album einzuspielen. Joe Lally von Fugazi, natürlich Ian McKay, Amanda McKay, Dave Grohl, der natürlich auch vor Nirvana bei Scream getrommelt hat, ist auch als Gast zu hören. Und wir hören jetzt den Opener von diesem Album, DC Special Shalala. Push on back, you give me the eye, but everyone's looking at you, saying never, no one will miss. Einen wunderschönen guten Abend hier bei 80% deiner persönlichen Punkrock-Lieblingssendung auf BeatFM. Mein Name ist Timo Drexler und für die heutige Sendung habe ich einige Neuerscheinungen rausgesucht, die ich euch vorstellen möchte. Den Anfang machen Klaas, eine Band aus Tucson, Arizona, die gerade ein neues Album veröffentlicht hat, namens If You Got Nothing. Es ist erschienen bei Feel It Records, wie schon ihre anderen Veröffentlichungen. Es ist ihr zweites Album, genau ein Jahr erschienen nach dem ersten. In der Zwischenzeit gab es nochmal ein kleines Tourtape namens But Who's Reading Me? Der Hit von dieser Kassette, Inspect the Receipt, ist auch auf If You Got Nothing enthalten, zusammen mit 11 weiteren Hits. Hier gibt es teilweise die besten Power-Pop-Melodien und Harmonien seit Guitar Romantic von den Exploding Hearts. Das Stück, das wir gerade gehört haben, war Two-Track Mind. Und da diese Platte, wie gesagt, voller guter Nummern ist, gibt es jetzt noch ein zweites Stück von Klaas, Behind the Ball. Behind the Ball von Klaas aus Tucson, Arizona. poppig geht's jetzt auch weiter hier bei 80% auf Byte FM mit The Umbrellas, eine Jangle-Pop-Band aus San Francisco. Die bringen ihr zweites Album im Januar 2024 raus. Fairweather Friend wird das heißen und erscheint beim renommierten Label Slumberland Records. Und wir hören ein Vorabstück, Three Cheers von The Umbrellas. Da wird einem hoffentlich angesichts des grauen Zustandes da draußen etwas warm ums Herz. Build you up just to bring you down, shoot you dead onto the ground, bite the bullet, the cut in line, stab your back, they have no spine. Who had to die to make you king? Have you ever seen the end between crooked liars and lazy minds? It's pastiche behind the times, molding us like plasticine, wash rags soaked in gasoline. Hip hip hooray, it's a parade. They'll bleed you dry, why even try? They're laughing at me. Don't you know that in life nothing is free? Is this how it ought to be? Pockets filled up to the brim, scoffing scofflaws with pointed grins, lining up for the rolling trees, oh how obscene. Hip hip hooray, it's a parade. The bleach dry, why even try? Cheers, they're laughing at me. Don't you know that in life nothing is free? Is this how it ought to be? Yeah. Eine neue Generation von Skatepunks steht bereit und sie klingt zum Glück nicht wie Suicidal Tendencies, sondern eher wie der poppige, fuzzige Indie-Rock à la Supercrush vielleicht. Helter Skater hieß die Band, ein etwas schwacher Name, aber dafür umso bessere Musik. Die Band kommt aus Los Angeles, San Francisco? Nein, aus Krakau in Polen. Drei junge Typen, die einfach Spaß haben, DIY mit ihrem Brett zu skaten und DIY Musik zu machen. Das Lied war der Opener von ihrem neuen Song-Tape, das ebenfalls Helter Skater heißt, und das Lied hieß Ridin'. Erschienen ist das Ganze als Kassette, wie gesagt, bei Plus Records und kann für die meisten aber wahrscheinlich eher nachgehört werden auf der Bandcamp-Seite von Helter Skater. Timo, was hast du als nächstes rausgesucht? Weitermachen möchte ich mit Looseburg aus Rotterdam. Die haben bereits im September ihr neues viertes Album veröffentlicht. Das erste mit einer neuen Schlagzeugerin. Es trägt den Titel Out and About. Und wem das Vorgängeralbum ein bisschen zu ruhig war, dem sei gesagt, auf diesem Album wird wieder ein bisschen mehr auf die Tube gedrückt. Also zumindest in dem Maße, wie Looseburg auf die Tube drücken. Ich habe, da wir uns ja hier schließlich in einer Punk-Fachsendung befinden, eines der schnelleren und gleichzeitig poppigeren Stücke rausgesucht, Out for Milk. Now it's Aaron time, and wherever you go. Isn't it great, in the back of your mind, right in front of your nose? Isn't it great? On the day of the fight, on the night of the show, it's about time, in the first ray of light, in the afterglow, it's about time. You fill the long days with an empty glass, and you fill the short nights pouring, and you fill the long days again with an empty glass, and you fill the short nights pouring. Go out for milk, you go out in the rain. Out in the rain, would you go out for milk? Would you go out for food? And you fill the long days with an empty glass, and you fill the short nights pouring, and you fill the long days again with an empty glass. And you fill the short nights pouring. So hat er sich das nicht ausgemalt in den Ferien mit dir. verkrampfte Plätze, wohin das Auge sieht. Dicht gekackter Wald, verdreckte Utopie. Urlaub am schönsten Platz der Welt. Sonnenschein, alles wie bestellt. Das Leben, ein Bilderbuch. Wir haben uns echt den besten Stellplatz rausgesucht. Ihr hört weiter 80% hier auf Byte FM und gerade das Lied Urlaub von der Band Schatten aus Hamburg. Und dass wir das gerade zusammen anhören konnten, hängt auf zweierlei Weise mit einem Typen zusammen, der sich Danny Steinmeier nennt und irrtümlicherweise einen Oberlippenbart trägt. Danny Steinmeier ist Technikchef bei Byte FM. Der hat also irgendwie das Internet mit eurem Radio so verdrahtet, dass da gute Musik rauskommt. Und er spielt mit in dem Quintett aus Hamburg Schatten, die sich vorne merkwürdigerweise nur mit SH schreiben. Große Teile der Band waren früher mal als Findus unterwegs. Das klingt allerdings ein bisschen zu niedlich für die Musik, die Schatten jetzt machen. Mich erinnert das von der Rauheit der Stimme und der Sperrigkeit der Musik an die Eels zu Souljacker-Zeiten. Astrein. 6 neue Lieder sind rausgekommen auf der EP Gruppenchat und davon hören wir jetzt das zweite Stück Sturmschaden. Fassungslos vor den Balken, Steinen, Ziegeln, Holz und Mauerputz. Sie rammt kalte Hände auf ihren Oberschenkeln und schaukelt nervös vor und zurück. Da, wo mal die Küche war, ist jetzt nur ein Loch. Und da, wo er gerade noch saß, ist jetzt gar nichts mehr. Beten, beten, beten. Gott zwingt zu seinem Glück Sturmschaden im Elternhaus, weil ein Wetterumschlag alle überrasche, hat es keiner von den Vögeln kommen sehen. Ein kaputter Wecker und die zerstörte Decke, ein Ziegel, der Tisch und seine Uhr. Die kolossalen Brocken schlugen durch das Dach und legten alles kurz und klein. Beten, beten, beten, Gott zwingt zu seinem Glück Sturmschaden im Elternhaus, weil ein Wetterumschlag alle überraschte. Sturmschaden im Elternhaus, weil ein Wetterumschlag alle überraschte, hat es keiner von den Vögeln kommen sehen. Hey, what is that? Give me the measure of the conversation is crushing all this. Pressure, ignorance, we've got this. There's no way in the final station to make us David, to be something. An excavation, an infixation, find location and where it's at. Well, hard to say, can we find a way to serve God today? No original format, got guilt in storage wars, future dinosaurs, value village scores, intro to, and in one instant, you get the measure of this world. Can't return the format, got conurbation, the presence of a sacrificed in a worldwide thing. They drive away, and they drive away, and they drive away for the big brass ring. But who is stepping out, who is checking out, looking in time in a different match? Well, hard to say, can we find a way to survive today? No original format, not guilt in storage wars, value village stores, future dinosaurs, intro to Das waren Tyvek aus Detroit, Michigan mit dem Lied Return to Format, der Opener von ihrem brandneuen 6. regulären Album, das am 10. November erscheint. Die Platte heißt Overground, was, wie wir bereits gehört haben, nichts mit der musikalischen Ausrichtung zu tun hat. Rauskommen wird das Ganze auf dem quasi eigenen Label Ginkgo Records, hauptsächlich geführt und geleitet von der Gitarristin Shelly Salant. Aufgepeppt werden einige der Stücke auf Overground von Emily Roll, die hier in bester James Chance-Manier das Saxophon bedient. Ob sie auch Teil der Live-Besetzung sein wird, entzieht sich natürlich meiner Kenntnis. Es sei aber angemerkt, dass mit dem Zuwachs von Emily Roll 2/3 meiner derzeitigen Lieblingsband XV auch bei Tyvek mitmischen, was auf jeden Fall vielleicht die Chance einer gemeinsamen Tour auch in Europa erhöht. Man wird ja wohl noch träumen dürfen. Einen zweiten Vorab-Song gibt es schon von der Overground LP, das weitaus poppigere What We Were Thinking. And what were we thinking? Tossed about in a floating tub. And how were we feeling? Redundancies from the skies above. And what were they shouting to each other in a frozen field? And all that careering. Now the game had been revealed. And what were we thinking? What were we thinking? German silence, and it's there. Was it whiskey or was it coke? And what is that stinging? Eyes are red from dust and smoke. And who were we hurting? Throwing ourselves into this and that. And what is that burning? Everyone has now left the chat. And what were we thinking? What were we thinking? German silence, average day, I wanna know. Byte FM. Das war ein Institut aus Austin, Texas, mittlerweile wohl aber auch zum Teil zumindest in New York wohnhaft. Ragdoll Dance heißt die neue Platte des Quartetts, die erste Veröffentlichung seit 2019. Und es ist musikalisch eine runde Mischung aus dem letzten Album der Band Readjusting the Locks und dem Soloalbum von Sänger Moses Brown unter dem Namen Peace to the Resistance. Es ist eingängiger als die frühen Institut-Veröffentlichungen, so ein bisschen Richtung Proto-Punk und Sam-Rock. Es folgt die Band Hardcopy, die direkt als erste Veröffentlichung eine LP bei Philet Records rausgebracht haben, namens 12 Shots of Nature. Rausgekommen ist das Ganze Ende Oktober diesen Jahres und die Band bewegt sich in der Grauzone zwischen Hardrock und Postpunk. Pere Ubo wird hier als Vergleich herangezogen musikalisch. Es ist aber mitunter auch sehr poppig und eingängig, wie zum Beispiel der Hit Airlines. Ich habe mich allerdings für ein anderes Lied für diese Platte entschieden, und zwar Caravaggio, ein Lied, das etwas sperriger ist und musikalisch eher in Richtung des No New York Samplers geht. Caravaggio is the painter of the underworld, and daylight is banished, the shelter found in shadows. A boy bitten by a lizard, Hermione stops. The hole in the partial, his hands will talk. And somebody stop me, adjusting my body. A package from Acme, a train set on painted, black as the sea, blacker than oil. Somebody stop me, adjusting my body. A package from Acme, a train tunnel painted. This piece calls for a fermata into the fold. A safe cracking. He'll do what he's told. His hands turn the dial until it clicks. A smuggler's cove, two boys in a home, out in the sticks. And somebody stop me, adjusting my body. A package from Acme, a train tunnel painted black as the sea. Blacker than oil. Somebody stop me, adjusting my body. A package from Acme, a train tunnel painted. Somebody stop. Adjusting my body. A package from Acme, a train tunnel painted black as the sea, blacker than oil. Somebody stop me, adjusting my body. A package from Acme, a train tunnel painted black as the sea, blacker than oil. Somebody stop me, adjusting my body. Back as the sea. Attention Anglement waren das mit dem Lied Blurb von ihrer EP Crying at the Dino Park, eine posthume EP dieser doch noch recht jungen Band, die sich gerade aufgelöst hat. Zumindest in dieser Besetzung und unter diesem Namen. Aus sicheren Quellen wurde mir zugetragen, dass es noch weitergeht. Weiter geht es hier erstmal mit der Band Vacuum Rebuilders aus Calgary und dem Lied Das Mittagessen. Aus dieser Band sind mittlerweile die Puppet Wipes hervorgegangen. Und wenn auch einer Mischung aus den Frumpies und den Phantom Pregnancies mit funktionierendem Aufnahmeequipment gesucht hat, der wird sowohl hier als auch bei den Puppet Wipes fündig. Als Schlusspunkt für die heutige Sendung gibt es ein Stück von der Wiener Band Intuition, deren Demo gerade als Kassette erschienen ist. Aufgenommen wurde das Ganze schon zwischen den Jahren 2021 und 2022. Wir hören jetzt das schnelle Lied von dem Tape, nämlich Convenience. Intuition aus Wien, dein Rausschmeißer Timo. Ich habe noch zwei Lieder und muss ganz schnell sprechen. Sex-Max kommen jetzt, Budget Popper aus San Antonio mit dem Stück Goodwill und danach Teenage Halloween, ein junges Quartett aus Asbury Park in New Jersey von ihrem zweiten Album Till You Return, das bei Don Giovanni rauskommt. Hören wir ein Stückchen Emo, das kann man auch mal wieder hören. 80% kann man auch mal wieder hören, und zwar am 28. November hier bei Byte FM um 23 Uhr. Auf Wiederhören. Tschüss. Byte FM in eigener Sache. Hi, ihr hört Byte FM und zwar jenen Stream unseres Programms, in dem wir euch gelegentlich bitten, Mitglied in unserem Förderverein zu werden. Ist wichtig, denn ohne eure Unterstützung können wir dieses Programm nicht machen. Aber wenn ihr schon Fördermitglied seid, müsst ihr Trailer wie diesen nicht mehr hören, sondern ihr könnt auf unseren Stream in besserer Klangqualität zugreifen und ohne Hinweise auf den Förderverein. Außerdem haben Freunde von Byte FM natürlich Zugriff auf unser Archiv.